Herzlich willkommen zum Ja oder Nein Podcast mit Roman und David. Wettbewegende Fragestellungen zu aktuellen und trendigen Themen. Begrüßen Sie mit uns die Wips der Weihnachtsmacher, die querulanten moderne Unterhaltung, die einzigartigen, die charmanten, die großartigen Moderatoren dieser sensationellen Show. Einen großen Applaus für Roman und David. Ja, hallo, wir sind schon richtig geil. Zweite Staffel Ja oder Nein Podcast, herzlich willkommen. Servus. Roman ist auch da, du bist da, herrlich. Wie war die Zeit so, na? Erzähl mal. Wir machen jetzt einfach mal 5 Sekunden Pause, wie war die Zeit so zwischen den... Ja, nee, super, freut uns. So, neue Struktur, neue Themen, es geht los. Erzähl mal ein bisschen. Warte mal, bevor wir jetzt richtig einsteigen, ich habe gestern drüber nachgedacht, mir einen Porsche zu kaufen. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, also, das ist geil. Ja, letztens war ich in München und habe auf die Hostess gewartet, die ich mir bestellt habe. Ich wollte einfach mal wieder ins Theater. Und da fuhr ein Porsche aus dem Parkhaus und ich dachte mir, wieso habe ich den nicht? Letztens habe ich einen coolen Witz über einen Porsche gelesen. Die Frau sagt zu ihrem Mann, jetzt pass mal auf, wie viel gibst du jeden Tag in der Kneipe pro Bier aus? Ja, 3 Euro pro Bier. Ja, wenn du dir das ganze Geld sparen würdest, dann hättest du einen Porsche. Und dann sagt der Mann, ja, und wieso hast du noch keinen Porsche? Wieso sagt er das? Na, die trinkt ja kein Bier. Trinkst du Bier? Nein. Wieso hast du auch keinen Porsche? Ja, das war echt ein guter Einstieg. Mann! Soll ich erzählen, was gestern passiert ist? Erzähl. Ja, wir haben gestern aufgenommen, diesen Podcast. Und leider haben wir total versagt. Nein, ich habe total versagt, weil ich nicht auf die verfickte Aufnahmetaste gedrückt habe. Ja. Ja, gut, okay, sowas passiert. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Thema. Aha. Und zwar, das wäre doch cool gewesen, hätten wir eine Assistentin gehabt. Ja. Und als riesiges, großes, emotionales Thema, Amazon Echo, wer kennt es voll nicht? Voll aktuell. Ja, richtig. Brauchen wir eine virtuelle Assistentin? Voll geil, dann wäre uns sowas nicht passiert. Richtig. Sie hätte nämlich auf Aufnahme gedrückt. Aber sie wäre ja eigentlich nicht da gewesen. Sie wäre nicht da, das ist ja bloß... Also vielleicht hätte sie uns daran erinnert, der Knackpunkt auf ist Aufnahme ja, zu drücken. Ja, das stimmt. Sie ist ja virtuell. Und dann frage ich mich, brauchen wir sowas tatsächlich? Brauchen wir das wie im Raumschiff Enterprise, so Computer und Diddy? Voll geil. Das wäre schon cool. Ich finde es voll cool. Ja. Wer den Film Her kennt, der weiß, was wir meinen. Das ist sowas ähnliches. Ja, genau, Her. Da geht es um einen Typen, der ein intelligentes Betriebssystem. Genau, auf seinem Rechner, iPhone, was auch immer hat. Und mit ihr kann er kommunizieren und die hilft ihm bei Sachen und Aufgaben und Zeug. Ja, richtig. Aber wie gesagt, nicht real. Er kann sie also nicht vögeln. Obwohl sie eine ganz coole Stimme hat. Aber er hat sich in die verliebt und er wollte sie vögeln. Ja, genau. Aber dann war es ja so, dass das Betriebssystem sich... Also die virtuelle Assistentin hat sich eine reale Assistentin, um ihn flachzulegen, besorgt. Kuriös. Kuriös, genau. Allerdings hat die reelle Assistentin verbockt. Der virtuellen Assistentin nicht geschafft, den reellen Typen zu vögeln. Ja, er hat es nicht zugelassen. Was für ein... Also was für ein Loser, hey. Ja, was voll, ist denn mit voll dem los? Ich hätte es zumindest mal ausprobiert. Ja, genau. Ja, aber er nee. Also dieser Film, ich habe mir eigentlich mehr davon erwartet, aber er ging mir nicht so runter. Da war mir zu viel Blümchen-Erotik. Ich fand ihn schon cool. Ich fand ihn schon richtig cool. Also angucken und dann selber Meinung bilden. Genau, hör. Können wir theoretisch auch verlinken. Trotzdem, die Frage. Also man kann sie nicht vögeln und sie kann nicht mal einen von der Palme... Also sie kann nicht mal mit einem Palmwedel wedeln. Das finde ich auch doof, ja? Oder dich mit Trauben füttern. So was, aber was, sie kann ja sexy daherreden, sodass du dir selber einen von der Palme wedeln kannst. Palmwedel. Jo. Also was würde ich denn von der Assistentin, wenn es jetzt eine virtuelle Assistentin, wenn die als Hologramm da wäre, wäre das dann besser? In Japan, glaube ich, gibt es sowas schon. Aha. Das heißt, die Japaner haben so ein System entwickelt, die ruft dich auch an, wenn du zum Beispiel mal zu spät von der Arbeit kommst oder so. Cool. Ja, das ist auch voll krass. Also, wenn wir die Frage beantworten sollten, Amazon Echo, brauchen wir eine virtuelle Assistentin? Jo, auf jeden Fall. Jo, ich sag auch ja. Und ich habe bei Amazon das Echo-Ding mal jetzt vorbestellt. Mhm. Ja, geil. Cool, dann würde ich sagen, das war das erste Thema und wir sehen uns gleich nach einer kurzen Pause wieder. Tadin. Hallo, ist jemand hier? Hallo, mein Süßer. Ja. Mein Name ist Echo. Hallo, können Sie mir helfen? Ich helfe dir sehr gerne. Ich suche Karotten. Wo finde ich die? Du könntest es mir mit deiner Karotte besorgen. Wie? Was? Ich möchte Gemüse besorgen. Ich bin hier schon richtig, oder? Soll ich dir vielleicht einen blasen? Ah, wo Sie es gerade erwähnen, Luftballons suche ich auch noch. Du könntest meine Ballons aufblasen und mich zum Quietschen bringen. Haben Sie es schon mal mit Öl probiert oder Graphit? Das hilft. Kleiner, was glaubst du, wo du hier bist? Warum halt das hier so? Komm schon. Bitte gib's mir. Sollte ich nicht vorher was in den Warenkorb legen? Bitte zieh's durch. Siehst du nicht, wie aufgeregt mein Schlitz leuchtet? Muss ich die Karte hier durchziehen? Oh ja. Ja. Vielen Dank für Ihren Einkauf im Eco-Shop. Auf Wiedersehen. So, herzlich willkommen zurück. Ja, eine Neuerung. Ja, wir haben tatsächlich Werbespots jetzt hier bei Ja oder Nein Podcast. Phänomenale Sache. Roman, wie fandest du den letzten? Voll geil. Ja, der war richtig cool, geil. Wa? Ja, also gehen wir gleich weiter. Das nächste große weltbewegende Thema ist iPhone 7. Und yeah. ich stell mir die Frage, sollte Apple endlich aufhören, Handys zu bauen? Nö. Weil? Ich mag iPhones. Ja, sag ich mal Gründe, halt. Warum magst du iPhones? Ich mag das Betriebssystem, ich mag das Handy, das funktioniert einfach so, wie es funktionieren soll. Es ist top. Zwar, ja klar, nach dem 7er denkt man sich, es könnte ja mal was Neues kommen. Ja, nach dem 6er, weil das 7er gibt es ja noch gar nicht. Doch. Was ist das 7er? Ich dachte, klar. Der 7er kommt dieses Jahr. Google's doch. Ja, hab ich. Ja, doch, das 7er ist schon da, Leute. Was, echt jetzt? Ja. Okay, gut, dann bin ich überrascht. Aber das 8er... Nee, das gibt's noch nicht. Das gibt's noch nicht. Das kommt jetzt dieses Jahr, oder was? Irgendwann, ja. Bestimmt. Okay, aber was hat das für Neuerungen? Kann das irgendwas mehr? Warum ich glaube, zwei Kameras und Gedöns und Zeug. Ja, aber es hat keine VR-Funktion. Das oder hatten doch? Wir doch gestern. Ja schon, aber wir haben das nicht aufgenommen, Alter. Erinnere dich mal. Ja, aber ich meine, das wäre ja eine coole Sache. Eine VR. Ich weiß nicht, was das Ding drin hat, aber auf jeden Fall ist es für mich das Gleiche wie das. Also ich denke immer noch daran, unseren Podcast VR-fähig zu machen, ja? Das wäre geil. Ja, ja. Aber wir haben noch leider nicht... Wir haben die Kompetenz, haben wir natürlich, ja? Natürlich. Aber wir haben das Material noch nicht dafür, aber das kommt bestimmt irgendwann. Jetzt aber, das iPhone hat Smartphones an sich haben sich jetzt nicht exorbitant weiterentwickelt. Trotzdem bin ich von iPhone auf Samsung umgestiegen. Ja, und ich von Samsung auf iPhone. Ja. Also Gründe hierfür waren, dass ich total eingeschränkt war vom Apple iPhone. Okay. Ja, ich kann zum Beispiel keine SD-Karte einschieben in ein iPhone. Brauche ich nicht. Also ich schon. Ich lade mir viel Content runter. Audios, Videos von YouTube und so. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Aber da läuft der Speicher schnell voll. Mhm. Und ich möchte gerne einfach eine große Audio-Video-Bibliothek mit mir rumtragen und dafür brauche ich eine SD-Karte und ein iPhone, das geht einfach an Grenzen. Und außerdem kann ich einfach nur Dateien von meinem Handy ohne eine Zwischenscheiße wie iTunes auf mein Smartphone ziehen. Ist mir alles egal, iPhone ist geil. Okay, gut, iPhone ist scheiße, Apple sollte damit aufhören, die sollten sich endlich mal was einfallen lassen. Ja, ja, was Neues auf jeden Fall. Das war der Platzhirsch und der hat echt, er hat verloren, weil es jetzt voll auf Samsung geht. Deswegen, okay, Roman sagt... Yo. Nein, du sagst nicht yo, du sagst nein, die sollen nicht aufhören, Handys zu machen. Ja, yo. Das stimmt. Ja, und ich sag, die sollten aufhören. Okay, alles klar, mein Gott. Weiter geht's. Ihr wisst Bescheid, weiter geht's. Weiter geht's nach dieser kurzen Unterbrechung. Tadam. Du möchtest einfach nur die Welt verbessern? Endlich etwas Gutes tun? iPhone. Dann hör auf damit, die ganze Zeit dein Geld für Nuttenkoks und Unterhalt rauszuschmeißen. Und spende für uns. iPhone. Kauf dir noch heute das neue iPhone und rette damit 12 Millionen chinesische Kinder vor dem beruflichen Aus. iPhone. iPhone. Eine Investition in den Abgrund. Hilf mit! Rapid ist eingetragenes Warenzeichen der Rapid Incorporated Kalifornien. Beim Kauf eines Rapid iPhones unterstützen sie nicht wirklich Kinder in Not, sondern finanzieren die neue Cafeteria unserer Mitarbeiter. Vielen Dank. Rapid iPhone. Herzlich willkommen zurück. Ja, schon. Mein Gott, ihr werdet zugepfeffert mit Werbung, aber so ist der neue Ja oder Jein. Ja oder Jein. Ja oder Jein. Ja oder Nein. Genau. Robert, auch der Werbespot. Wieder ein hier. Wahnsinn, oder? Top. Ja, ich finde es auch richtig geil. Jetzt ich finde das cool. Aktuelles Thema. Genau. Und zwar geht es jetzt um unseren, nicht um unseren, sondern um den amerikanischen Präsidenten. Man glaubt es kaum. Richtig, ja. Trump. Eigentlich eine ganz coole Socke. Aber die Frage, die sich mir gestellt hat, ist: Gibt es Aliens? Und wenn ja, was weiß Trump darüber? Und das hat ja Gründe, warum ich mich das frage. Ja. Yeah. Also Trump ist jetzt Präsident geworden und Obama war Präsident. Jo. Und die haben ja so eine Art Übergabe gemacht. Ja, man kennt das ja. Man, also wenn ich jetzt in einen neuen Job wechsle, ja, dann mache ich ja meistens so eine Übergabe mit demjenigen, der den Job zuvor gemacht hat und kriege alle Informationen. Mhm. So, und jetzt kann ich davon ausgehen, dass Obama irgendwas über Aliens wusste, wenn's weil... Die da, gibt. Ja, nee, das, die sagen ja, oder man sagt ja, Area 51, UFOs gelandet und so. Check. Das war in Amerika. Aha. Okay, und dann haben die Informationen genommen, irgendwie in den Koffer gepackt, der Top Secret oder Super Top Secret. Das geheime Buch des Präsidenten. Genau, richtig, genau das meine ich. Und das ist ja bestimmt in so einem coolen schwarzen Lederkoffer. Jo. Ja, und den hat Obama bestimmt die ganze Zeit mit sich rumgetragen und musste den jetzt halt bei seinem Auszug übergeben. So, mhm. Hat den Trump gekriegt? Wenn ja, was steht drin und was weiß jetzt Trump und was fängt er mit seinen Informationen an? Check. Genau, und ich hoffe, wir haben jetzt keine Handy-Störsignale drauf, weil Robert jetzt sein Handy auf Flugmodus gestellt hat. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Ja. Also wieso sollten, es gibt bestimmt Aliens, weil das Universum ist so groß, es gibt wahrscheinlich mehr Galaxien, als es Körner, Sandkörner auf der Erde gibt. Also wieso sollten wir alleine sein? Ja, okay, also die Frage können wir, also ich würde auch sagen, klar gibt es Aliens, ja. Aber jetzt haben wir ja, wir haben hier das... Und bestimmt das weiß der komische Typ was darüber. Trump. Ja. Also ich hatte letztens mit Putin ein Gespräch und der meinte, er hat auch so einen Koffer. Jo. Ja. Und er hat mal gedacht, den Merkel zu zeigen, das hat er aber gelassen. Ja. Ja, hätte ich auch gelassen. Besser so. Ja, hätte ich auch gelassen. Hätte ich wirklich auch gelassen. Okay, jetzt nimmt Trump diesen Koffer, macht den auf, was steht da drin? Was steht da drin? Also was ich auch gehört habe, ist, dass Trump, da gibt es ein cooles YouTube-Video, in dem erklärt wird, dass Trump ein Alien als Bodyguard hat. Ja, das finde ich auch ziemlich geil. Das finde ich geil. Und witzigerweise war der gleiche Bodyguard auch der Bodyguard von Obama. Also werden die Aliens, beschützen die Aliens die Präsidenten? Könnte man meinen. Oder die Aliens kontrollieren den Präsidenten. Weil der Bodyguard hat im Unterschied zum Präsidenten eine Knarre. Bam. Ja. Das ist mal... Ja. Also selbst wenn Trump was wüsste, glaube ich, würde er erschossen werden, wenn er es preisgäbe. Oder Gedankenübertragung und so. Ja, genau, Mind Control. Das ist ja auch voll das Alien-Ding. Ja. Voll krass. Also, es gibt Aliens und Trump weiß was darüber. Check. Da sind wir uns einig. Auf jeden Fall, ja, da sage ich auch ganz klar. Was er weiß, mei. Wir warten auf ein, wie nennen wir das, ein Leak? Ja. Wieso gibt es nicht Alien Leak anstatt Wiki-Leak oder so? Das wäre mal ganz geil. Das ist eine gute Sache. Aber vielleicht liegt mal irgendwann was durch. Falls ihr was darüber wisst, schreibt uns. Ganz zum Schluss gibt es Infos dazu. Check. So, also, das war's. Weiter zum nächsten Thema. Tada. Nach dieser Pause. Mami, das ist aber schön. Was ist das? Das, Schatz, ist mein Buttplug. What? Good Old America hat einen neuen Präsidenten. Ist Amerika jetzt im Arsch? Oder sind vielleicht wir es, die im Arsch sind? Um ganz, ganz sicher zu gehen, was in deinem Arsch ist, haben wir ein phänomenales Angebot. American Bombshell B10 Tango. Ein Anal-Dildo der besonderen Art. 1 Kilo schwer, 25 Zentimeter lang, 23 Zentimeter Umfang. American Bombshell, der Rückgratersatz für alle, die getrumpft wurden. American Bombshell, ein dekorativer Dildo, der sich auch auf dem heimischen Kamin oder der Glasvitrine im Wohnzimmer wie zu Hause fühlt. Begeistern Sie Ihre Gäste mit einem großen, aussagekräftigen und geheimnisvollen Gegenstand jenseits der Grenzen guten Geschmacks. American Bombshell, groß, schwarz und aus PVC. Bleiben Sie besser geschmeidig. American Bombshell B10 Tango ist kein Atombomber, sondern ein Dildo. Made in USA. Trump dir ein. Voll anal. Hinweis. Bevor Sie American Bombshell B10 Tango einführen, lassen Sie sich besser am Arsch lecken. Dann flutscht es besser. Und wir sind wieder zurück. Voll geil. Also, keine Ahnung. Hast Werbung oder nicht? Ich find's geil. Ich find's auch geil. Genau. Jetzt nächstes Thema. 50 Shades of Grey. Und die Frage, die sich dazu stellt. Ganz, ganz, ganz. Also erstmal die Frage, warum hat jemand von diesem Film einen zweiten Teil gedreht? Ja. Das ist, also, hast du den ersten gesehen? Nein, ich habe den nicht gesehen. Trotzdem frage ich mich. Also ich habe mal so einen Trailer gesehen, fand den es aber nicht sonderlich erhebend. Ich habe ihn gesehen und das war scheiße. Ja? Deshalb gucke ich mir den zweiten auf keinen Fall an. Zieht die sich aus? Sieht man Nippel und so? Oder mehr? Ein bisschen. Aber okay. Es ist jetzt nichts Tolles. Ja, sieht man, wie er sie prügelt oder was? Ein bisschen. Ja? Mit der Peitsche. Au, au, au. Oder was? Ja, so ähnlich. Super, so Blümchen-SM. Es ist ja? Auf jeden Fall scheiße. Einfach scheiße. Okay, und jetzt ein zweiter Teil. Cool. Warum haben die den gedreht? Weil wahrscheinlich, wer geht denn in so einen Film rein? Frauen. Yep. Ja, Frauen. Oder das ist ein Film für Frauen. Und dann die Frage, die sich mir stellt, sollte man seine Freundin schlagen? Also die Frage stelle ich mir ja nicht umsonst, sondern wenn der Film für Frauen gemacht ist und so eine große Frauenlobby kriegt, haben die Frauen in sich den Wunsch, einfach mal eine abzukriegen? Ich denke schon. Ich meine, die gehen ja immer gleich vor Gericht, wenn man ihnen eine zimmert. Also wenn sie dir auf den Sack geht, dann könntest du schon... Ja schon, aber darum geht's ja nicht, ja? Wenn sie dir auf den Sack geht und du schlägst drauf, dann ist es gleich Scheidung oder Gericht, ja? Auf der anderen Seite, wenn sie das irgendwie so... Na, ich weiß nicht, vielleicht ist sie neckisch oder Sie ist absichtlich ungehorsam, weil sie dich herausfordern will, dass du die Peitsche aus dem Schrank holst. Check. Ja, jeder hat eine Peitsche zu Hause. Ihr hättet gerade Roberts Grinsen sehen sollen. Naja, okay. Also sollte man sie schlagen? Betteln die danach sozusagen? Manche schon. Ich denke schon, dass manche drauf stehen und die warten darauf. Und vielleicht schämen die sich, das auch einfach auszusprechen, ne? Okay. Was ich mich noch frage ist, kommt die Ohrfeige, also das Richtige, weißt du, kommt die Ohrfeige vor oder nach der Peitsche? Gute Frage, ne? Ja. Zuerst erstmal einen ins Gesicht und dann auf den Popo. Genau, richtig. Ja. Also ihr könnt es vielleicht zu Hause einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren und dann uns schreiben, auf jeden Fall. Genau. Was, also so eine typische Situation könnte sein, sie mokiert sich wieder, dass sie den Klobrille oben lässt und du sagst einfach, zieh dich aus und knie dich hin. Ja. Ich muss dich mal schlagen. Also, sollte man seine Freundin schlagen, wir wollen hier keine direkten Hinweise geben, aber ihr könnt mal so ein bisschen ausprobieren. Versucht's bitte. Ja, geht einfach mal in den Film und schaut euch den an. Keine Ahnung, vielleicht werde ich es auch machen. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich hab nö. Da, ja. Also, Thema ist durch, oder? Ja, ja. Okay, also, gleich geht's weiter. Sir, ich habe eine der Hexen gefangen nehmen können. Sehr gut, Friedrich. Sehr gut. Was gedenkt ihr mit dieser Gans anzufangen? Ich werde ihr gute Manieren beibringen, Sir. Ich werde so lange auf sie einprügeln, bis sie meine Peitsche als Belohnung erachtet, Sir. Sehr gut, Friedrich. Das klingt nach einem durchdachten Plan. Wohlan. Danke, Sir. Wollt ihr sie danach nach euren Wünschen gebrauchen, Sir? Nein, Friedrich. Solltet ihr ihre überdrüssig werden, werft sie von der Klippe zu den anderen. Sehr wohl, Sir. Sir? Ja, Friedrich. Meint ihr, man wird sich in Zukunft an unsere großen Taten erinnern, Sir? Ja, mein Friedrich. Kein Zweifel. 50 Grades of Schmoo. Jetzt im Kino in deiner Nähe. Komm vorbei. Und da sind wir wieder. Ja, meine Fresse, alter Schwede. Ich muss schon selber lachen bei so viel Werbung, aber gut, man kommt einfach nicht drum rum. Und weil wir schon, wir haben ja hier so eine fast fernsehartige Umgebung geschaffen, zwar jetzt mit Audio, aber naja, und da sind wir auch schon beim Thema, das so ein bisschen an die Assistentin von vorhin anknüpft. Und mega zwar aktuell. Germany's Next Topmodel. Die ist gestartet, gestern übrigens. Topmodel, ja. Ja, Topmodel. Liest du da auch immer Topf? In dem Logo früher habe ich immer Topmodel gelesen. Habe ich auch. Und gestern habe ich mir tatsächlich einen kleinen Ausschnitt aus dieser Sendung. Ja, es ist so, eine Sendung, tatsächlich, ja. Reingezogen. und? Und da denke ich mir, Leute, ist das eingekauft oder seid ihr wirklich so? Das frage ich mich oft bei solchen Sendungen. Also die kaufen garantiert welche ein. Ja, bestimmt. Auch bei DSDS oder so. Ja. Da bin ich mir sicher, dass sie sich gute Leute einkaufen, weil sonst die Sendung nicht... Nö. Die könnte aber auch total bescheuerte Leute einkaufen, die einfach nur auf blöd tun sollen. Ja, das glaube ich mir auch, weil sonst denkst du dir, wie kommt der Typ da rein? Ja, ja. Ja, das ist ehrlich. Schon klar. Aber Menderes, glaube ich, haben sie nicht gekauft. Ich glaube, der ist echt so. Ja, ich glaube, der ist echt so stumpf. Also nichts gegen Menderes. Ich finde den ganz... Ey, der war ja auch mal hier bei uns zu Besuch. Sag jetzt nicht wo. Nee, ich sag nicht wo, aber du weißt, was ich meine. Ja? Ach ja, echt jetzt? Im Sommer. Okay. Ja, er war da. Ja gut, okay. So, also, und er war auch im Dschungelcamp, ja? Ja, da war ist er super. Auch. Er hat gewonnen, wa? Mhm, ja. Glaub schon. Aber seine Persönlichkeit war ganz okay, deswegen glaube ich nicht, dass er eingekauft wurde. Er ist halt nicht der Hellste, mein Gott, aber er ist heller als wir zum Beispiel, weil wir sind nicht so berühmt wie Menderes. Nö, das stimmt. Ja, genau. Er hat echt Schneid bewiesen und einen dicken Schwanz. Das passt schon. Aber zurück zu Germany Next Topmodels, wo wir auch wieder, nee, bei Schwänzen sind wir da nicht, wobei irgendwann mal war auch eine Transe da, ne? Das kann sein. Ja, genau. Nee, aber in dieser Folge gibt's eine, die war mal ein Mann und jetzt ist sie eine Frau. Oh, das ist interessant, ich sollte doch reingucken. Ja, guck mal rein. Ja, die Sache ist, die ich mich immer frage, wenn ich Models sehe, sollte man Models zwangsernähren? Festbinden an den Stuhl und dann Burger reinpressen. Zack, ja, einfach so. Ich meine, das macht man doch mit Gänsen auch und Models sind nichts anderes als Gänse. Ja. Ja? Gänse stopfen, einfach mal ein bisschen das Konzept ausdehnen, ja, und ein paar Models und dann vielleicht auch in die Tiefkühltruhe so. Mhm, ja, beim Metzger deines Vertrauens. Genau, genau. Ich denke echt, dass man, also dieses Bild des Models, den Frauen von heute geben, das ist echt krass. Das ist weil wenn man hier zum Beispiel diese Beckham anguckt, wie dünn die ist, das ist extrem. Das stellt ja auch ein falsches Bild dar für die Frauen, die halt nicht so aussehen und die fühlen sich dadurch noch mehr beschissen. Ja, das hatten wir ja. Mit großen Hupen, wa? Genau. Also da wird ein Bild gezeichnet, das überhaupt nicht so ist. Und ich mag's an Frauen, wenn die... Also was heißt, ich mag natürliche das? Natürliche Kurven. Genau, erstens das. Ich finde Frauen richtig, richtig schön, Und das ist das Gesamtkonzept, ist das Entscheidende. Ja? Genau. Das kann eine sehr schlanke Frau sein, die kann toll aussehen. Das kann eine propere Frau sein, die kann auch sehr schön aussehen. Für mich gibt es ja nicht so das Ding, sondern es ist einfach nur so, dass die komplette Ausstrahlung. Aber wenn eine Frau sich kaputt hungert und nur noch aussieht wie ein Skelett, dann finde ich das echt krass. Das ist scheiße. Ja, das ist echt krass. Vor allem, die sehen da ja kein Ende. Die gucken sich in den Spiegel an und denken, ich sehe immer noch scheiße aus und hungern noch mehr und fressen immer weniger. Weißt du? Darum geht's. Ja, Mädels, das kann süchtig machen. Passt da bitte auf. Und noch was gestern, ne? Was denn? Dann beschweren die sich über Kleider oder Schuhe, die denen nicht gefallen. Dann denke ich mir, haltet eure Schnauze. Ihr seid in der Sendung, ihr kriegt eine Chance. Also macht das, was man euch sagt. Also was, sie haben den Klamotten angeboten? Also die von Topfmodel, die genau. Crew hat den Klamotten angeboten. Genau, für ein Shooting sagen die, du musst das und das Kleid anziehen. Ja. Und das Mädel, oh nö, das steht mir gar nicht, ich finde das scheiße. Ich glaube, die haben das Konzept nicht verstanden. Naja, als Model hältst du die Fresse und stellst dich hin. Und dann kam der Typ, der Michalski, und meinte so, Mädchen, pass mal auf. Also, es ist scheißegal, was du magst oder was du nicht magst. Du musst es anziehen. Fertig. Ja, genau. Wo ist da die Diskussionsgrundlage? Ja. Hallo? Ja, ich will Model werden, dann sei Model. Genau. Ja? Also, halt die Schnauze. Das ist auch krass. Da kann man auch davon ausgehen, dass der Intelligenzquotient... Gut, ich will ja jetzt nicht unbedingt auf den Intelligenzquotienten gehen, aber die allgemeine Struktur, ja, du bist keine Diva, wenn du da hingehst. Du kannst das natürlich sein, aber dann hast du den falschen Berufswunsch. So sieht's aus. Ja, gut. Also, sollte man Models zwangsernähren, ganz klares Ja von meiner Seite und bei dir? So sieht's aus. Das war's. Hallo, mein Name ist Heidi Dumm. Meine Stimme ist viel zu hoch und ich suche dich als mein Topmodel. Ach, so dünn. Aber ich suche keine fetten Mädchen. Nein, nein, nein. Dicke Schlampen haben bei mir keine Chance. Du bist viel zu dick. Doch es gibt einen Weg. Einen Weg, der auch dich auf Size Zero schrumpfen lässt und dich vielleicht auch umbringt. Möchtest du also mit einem Borderline-Syndrom auf einem Catwalk meiner Wahl deine Selbstachtung in den Schatten stellen? Empfehle ich dir... Rizinusöl. Scheiß alles aus, was dich fett macht. Einfach wie gewohnt schlucken und den Geschmack ignorieren. So dünn. Du wirst dich garantiert beschissen fühlen, aber du wirst dünn wie nie. Rizinusöl. Altbewährt, effektiv und tödlich. Du bist viel zu dick. Kauf jetzt und sicher dir gleich das Super Skinny Sonderangebot aus dem Hause Zero Brain Zero Pain. Zwei Flaschen zum Preis von einer. Rizinusöl. Vorsicht! Die Einnahme von Rizinusöl kann zu Nippelverlust, Sehstörungen und Hämorrhoiden führen. Bitte befrage vor der Einnahme ein Ouija-Board oder den Personal Trainer von Heidi Dumm. Ach, so dünn. Hey Leute, wir sind durch und wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Genau, wir sagen noch nicht ganz Tschüss. Gleich kommt noch ein Abbinder, ich glaube, so nennt man das. Aber und auf jeden Fall, gebt uns Feedback, schreibt uns. Genau, gefällt euch die neue Struktur, dann folgen jetzt gleich Infos, wie ihr eure Freude uns mitteilen könnt, genau. Und ja, wir haben uns gefreut, wieder mit euch reden zu können, mit dir, was auch immer. David, der Situationspodcast. So sieht's aus. Genau, was für ein Gelaber. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war es auch schon für dieses Mal vom Ja oder Nein Podcast mit Roman und David. Aber keine Sorge, bald sind wir mit der nächsten Folge für dich am Start. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere unseren Podcast doch gleich mit einem Podcatcher deiner Wahl. Und falls du Themenvorschläge oder Anregungen haben solltest, schreib uns einfach an jaoderneinpodcast@gmail.com. Teile unseren Podcast mit deinen Freunden und schau doch mal auf unsere Webseite www.jaoderneinpodcast.de vorbei. Wir freuen uns natürlich über jede Bewertung auf iTunes und jeden neuen Follower auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Ja oder Nein Podcast. Bis zum nächsten Mal.